4. Das Café Einstein ist am Marktplatz. Das Rathaus auch. Das ist das Rathaus. Das Bürgerbüro ist im Rathaus. Das ist meine Bank. Die Bank ist in der Fußgängerzone. Mein Sohn geht in die Schule. Sie heißt Robert-Blum-Oberschule. Meine Oma ist krank. Sie ist im Krankenhaus. Wo ist der Bahnhof? Der Bahnhof ist im Zentrum.